Familienministerin Ursula von der Leyen, CDU, möchte diejenigen, die aus familiären Gründen für eine bestimmte Zeit aus dem Beruf aussteigen möchten, besser unterstützen. Dazu plant sie in der nächsten Legislaturperiode einen Familienzeitkredit. Dieser soll die finanzielle Lage von Familien in Phasen erleichtern, in denen sie mehr Zeit brauchen. Als Vorbild sollen die bereits existierenden Bildungskredite dienen, die seit Einführung 2001 ein Kreditvolumen von 525 Millionen Euro umfassten. Das Prinzip ist ja wirklich einfach, nämlich, dass wenn Menschen sagen, ich brauche jetzt für mein Sechsjähriges, das in der Einschulungsphase ist, oder mein 15-Jähriger, der Probleme hat in der Schule, ich brauche für Zeiten der Pflege ein bestimmtes Zeitkontingent, das mir zur Verfügung steht, aber ich kann auf das Einkommen in dieser Zeit nicht verzichten. Also nehme ich einen Familienzeitkredit zu ganz, ganz günstigen Konditionen und kann mir deshalb Zeit nehmen und habe lange Laufzeiten, in denen ich diesen Familienzeitkredit zurückzahlen muss. Die Höhe soll sich in etwa an dem Elterngeld orientieren, das maximal 67% des letzten Nettoeinkommens beträgt. Damit die Banken diese Kredite vergeben, soll der Staat bürgen. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir nicht nur über Bürgschaften für Unternehmen sprechen, sondern dass wir auch über Bürgschaften für Menschen sprechen. Der Familienzeitkredit ist eine solche Bürgschaft für Menschen, die Zeit für Familie brauchen, nämlich Phasen überbrücken müssen, in denen sie ihre Zeit eben anders nutzen müssen und dafür die Bürgschaft des Staates gut gebrauchen könnten. Wenn es nach Ursula von der Leyen geht, soll sich dieses Konzept auch im Wahlprogramm der Union wiederfinden. Die Ministerin sprach sich erneut für eine Aufwertung der Teilzeitarbeit aus. Teilzeit in Deutschland ist nach wie vor sehr starr. Es ist fast ausschließlich weiblich. 50% keine Karriere, keine Perspektive. Das ist eigentlich das Stigma, das auf der Teilzeit in Deutschland noch liegt. Teilzeit heißt aber eben auch die Option der großen Teilzeit. 50, 60, 70, 80, 90%, also variabel. Man müsse sich hier ein Beispiel an anderen Ländern nehmen. Vorbildlich seien die Niederlande. Dort werde Teilzeit auch verstärkt von Männern genutzt. In diesem Zusammenhang warb die Ministerin auch noch einmal für das bereits von ihr ins Gespräch gebrachte Teilelterngeld. Dieses möchte die Ministerin einführen, um das Elterngeld flexibler zu machen. Es soll nicht nur in vollen, sondern auch jeweils in Teilmonatsbeträgen bei Teilzeitarbeit in Anspruch genommen und auf bis zu 28 Monate ausgedehnt werden können. Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise hätte das für beide Seiten, für die Eltern, aber auch für die Unternehmen Vorteile, so Ursula von der Leyen. Junge Eltern hielten Kontakt zum Beruf, erhielten aber auch mehr Zeitautonomie. Unternehmen hätten es mit dem Teilelterngeld einfacher, qualifizierte Beschäftigte zu halten, auch wenn das Auftragsvolumen phasenweise sinke. Sie räumte aber ein, dass in der jetzigen Koalition der Vorschlag wegen Mehrkosten von 100 bis 200 Millionen Euro zunächst auf Eis liege.